Die Labberberas zeigten die Entführung bei der Polizei an. Und kurz darauf klopfte ein Detective an ihre Tür in der Second Avenue, Hausnummer 837. Joseph Petrosino, der Leiter des berühmten Italian Squad der Polizei, war ein kleiner, stämmiger Mann mit der Statur eines Hafenarbeiters. Seine Augen, die manche als dunkelgrau, andere als schwarz wie Kohle beschrieben, waren kühl und taxierend. Er hatte breite Schultern und Muskeln wie Stahlseile. Ein Rohling war er jedoch nicht, im Gegenteil. Er sprach gern über ästhetische Fragen, liebte die Oper, besonders die italienischen Komponisten, und war ein guter Geigenspieler. Joe Petrosino, schrieb die New York Sun, konnte eine Fiedel zum Sprechen bringen. Seine wahre Berufung allerdings war die Aufklärung von Verbrechen. Petrosino war der größte italienische Detective der Welt, wie die New York Times fand. Ja, der italienische Sherlock Holmes, wie man sich in der alten Heimat erzählte. Mit 46 war seine Karriere, so aufregend wie die jedes Javert, im Labyrinth der Pariser Unterwelt oder eines Inspektors von Scotland Yard, ein von Abenteuer und Heldentaten pralles Leben, wie nicht einmal Conan Doyle es sich hätte aufregender ausmalen können. Er war zurückhaltend gegenüber Fremden, unbestechlich, still, tapfer bis zur Waghalsigkeit, brachial, wenn man ihn reizte, und ein derart begabter Verkleidungskünstler, dass selbst seine Freunde ihn auf der Straße oftmals nicht erkannten. Von der Schule war er nach der 6. Klasse abgegangen, konnte sich dank seines fotografischen Gedächtnisses jedoch erinnern, was auf Zetteln stand, die er Jahre vorher kurz gesehen hatte. Frau und Kind hatte er nicht. Er hatte sein Leben der Aufgabe verschrieben, sein geliebtes Amerika von der Bedrohung durch den Bund der Black Hand zu befreien. Beim Gehen summte er Operetten. In seinem üblichen Outfit aus schwarzem Anzug, schwarzen Schuhen und schwarzer Melone trat Petrosino bei den Labberberas ein. William Labberbera, der Vater des vermissten Jungen, zeigte dem Detective die Briefe, konnte sonst aber nicht viel sagen. Die Black Hand war überall und nirgends. Sie war brutal und ihre Allwissenheit grenzte an Zauberei. Den beiden Männern war das genau bewusst. Petrosino sah Willis Eltern an, dass sie fast verrückt vor Trauer waren. Umgehend machte sich der Detective an die Arbeit, quetschte seine Informanten nach Hinweisen aus. Sein weit verzweigtes Netzwerk solcher Spitzel, der sogenannten Enfami, erstreckte sich über die ganze Metropole. Barmänner, Ärzte, Krämer, Anwälte, Opernsänger, Straßenfeger, die sogenannten White Winger, Bankiers, Musiker, narbengesichtige sizilianische Ganoven. Willis Beschreibung erschien bald in allen Zeitungen der Stadt, doch niemand hatte den Jungen gesehen. Ein vierter Brief drängte die Familie, ihr bescheidenes Heim zu verkaufen, um das Lösegeld aufzutreiben. Das Haus war alles, was die Labberberas in Amerika besaßen. Sie hatten ihr Leben lang dafür gespart. Es zu verkaufen würde die Eltern mitsamt ihren Kindern zu eben jener bitteren Armut verurteilen, vor der sie aus Süditalien geflohen waren. Ihr amerikanischer Traum wäre mindestens für eine Generation ausgeträumt. Der Bund hatte die Reaktion der Familie offenbar vorhergesehen. Dem vierten Brief war ein zusätzlicher Anreiz beigelegt, vielleicht an Mrs. Labberbera gerichtet. Beim Auffalten des Schreibens fiel etwas zu Boden. Eine dunkle Locke von Willis Haar